Ein schräges Gesicht macht Sanja Sarik neben mir. Die war heute nämlich beim Zahnarzt. Mein Gott, wo bin ich denn hier bloß gelandet? Es war gestern nicht das erste Mal, dass ich mir diese Chose reingezogen habe. Aber jedes Mal haut es mich wieder von Neuem um. Da wird geschrien und gezetert, der eine macht besserwisserisch den anderen an, worauf der wiederum bockig seine Unterlippe vorschiebt, mit wüsten Beleidigungen zu kontern weiß oder gar trotzig den Raum verlässt. Könnte sich glatt um einen Kindergarten handeln. Weil auch eine Tante da ist, die immer dann, wenn sich die Kleinen zu doll zanken, mit ihrer Glocke bimmelt und eingreift. Bedauerlicherweise ist hier nicht die Rede von einer Kindertagesstätte, sondern vom Berliner Abgeordnetenhaus. Ich dachte immer, unsere Politikerinnen und Politiker wären erwachsene und wohlerzogene Menschen. Weit gefehlt. Der erste Punkt auf der Tagesordnung war die Berliner Arbeitslosigkeit, die inzwischen bereits auf 100.000 angestiegen ist. Anschuldigungen hin, Anschuldigungen her. Die CDU-Fraktion verlor sich in endlosen Beteuerungen, dass sie doch auf dem richtigen Weg sei. Und wenn Frau sich die SPD-regierten Städte, so zum Beispiel Bremen, anguckt, da sei es doch viel, viel schlimmer. Und dass es schließlich Leute gibt, so Senator Piroth, die nicht arbeiten wollen, ist es doch allen bekannt. Meine Damen und Herren, liebe Freunde der Arbeitslosen. Schallendes Gelächter dröhnt durch den Saal. Jetzt reicht's mir. Ich stehe auf, um den Raum zu verlassen und sehe, dass schon bereits viele andere auch auf die Idee gekommen sind. Jael hat sich komplett verzogen. Von der SPD sitzen noch zwei Leutchen da und halten eisern die Stellung. Endlich, ich hatte schon beinahe die Hoffnung aufgegeben, geht Frau, nämlich Frau Korthase, zum zweiten Tagesordnungspunkt über. Steigende Armut bei Frauen. Darauf wartete ich schon die ganze Zeit. SPD und AL-Fraktion trudeln peu à peu wieder ein. Hätten sie sich eigentlich auch sparen können. Die Rede der Senatorin für Jugend und Familie, Cornelia Schmalz-Jakobsen, ist geradezu einschläfernd. Immer wieder erklärt sie darin, dass durch die Veränderung im Verhalten gerade der jungen Frauen neue Chancen, aber auch neue Probleme geschaffen werden. Welche Chancen sie wohl meint und wie sie die neuen Probleme bewältigen will, stellte sich in der 21 Seiten langen Rede nicht raus. Die Gleichstellung ist ein Problem aller und das kann nicht per Dekret gelöst werden. Für mich war Fazit des Ganzen, noch nie hatten Frauen so viele Rechte wie heute. Eigentlich brauchen wir uns wirklich nicht zu beschweren. So lahm wie diese Debatte schon angefangen hatte, ist es kein Wunder, dass sie zu einem schnellen Ende kam. Nach einigen Wortmeldungen, fast nur von Frauen, wurde dieses Thema natürlich ergebnislos beendet. In der Zwischenzeit war der regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen eingetroffen, um nun etwas verspätet vor dem Parlament eine Stellungnahme zum DDR-Besuch abzugeben. Frauenarmut ist ja eh nicht so wichtig. Diepgen ist stolz auf seine Leistung. Niemand ist mehr böse. Milde Worte des Lobes hört Frau aus allen Fraktionen. Ein Kind gluckst die ganze Zeit dazwischen, das einzig menschliche Wesen. Nun wird es auch noch des Raumes verwiesen. Schade.